ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit George Harmonica Smith, Henry Franklin, The Adlibs, Alvin Robinson, Louis Belson, Meatlux Louis, Johnny Otis, Joe Liggins, Roy Milton, Jimmy Nolan, Willie Brown, Miles Davis, Frank Wingold und Willy Bobo. be back. Perkussionist William Correa wurde 1934 als Kind puerto-ricanischer Einwanderer in East Harlem, besser bekannt als Spanish Harlem, geboren, war also ein waschechter New Yorker. Deshalb war er natürlich nicht nur von der Latino-Musik, also sprich Salsa, Mambo, Cha-Cha-Cha und Co. beeinflusst, sondern auch schon von Rhythm and Blues und Jazz. Auf Blues in the Closet aus dem Jahre 1965 begleitete Willy Bobo, so Correas Bühnenname, unter anderem dem New Orleanser Trompeter Melvin Lesty, Richard Davis am Bass und den Jazz- und Rhythm-Blues-Gitarristen Clarence Sonny Henry. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem Sänger Clarence Frogman Henry. Clarence Sonny Henrys Name ist vielleicht nicht ganz so geläufig, aber von ihm stammt Evil Ways, das sich auf dem Debütalbum Santanas befindet. Mundharmonikaspieler George Smith wurde 1924 in Arkansas geboren und war einer der ersten Musiker, die ihre Mundharmonika elektrisch verstärkten, und das noch vor Little Walter. Zwar hatte er 1954, also George Smith, mal mit Muddy Waters in dessen Band gespielt, war dort aber eher als Zwischenlösung gewesen. 1954 hörte man ihn unter anderem auf den Schallplatten von Jacques Dupree, als er für das King-Label aufnahm. Zur gleichen Zeit etwa ging George Smith an die Westküste, genauer Los Angeles, und spielte dort 1966 nochmals mit der Muddy Waters Band, als diese dort tourte. Sowohl Rod Piazza als auch William Clark, zwei weiße Mundharmonika-Blues-Virtuosen, nennen George Smith als ihren Haupteinfluss. Wir hörten von George Smith aus den 50er Jahren »I Found My Baby«. Als nächstes folgt ein Musiker, der mir bisher unbekannt war. 1972 spielte der Bassist Henry Franklin das nächste Stück namens »The Skipper« als Bandleader ein, aber später mehr dazu. Thank you. Der Bassist Henry Franklin ist einer dieser Musiker, deren Namen man zwar vielleicht noch nie gehört oder gelesen hat, aber denen man dennoch schon auf Platte, CD oder Stream unwissend gelauscht hat. Grazin' in the Grass von Huge Massacre aus dem Jahre 1968 lief zum Beispiel schon in Framats musikalisches Fundbüro, und von den Three Sounds des Pianisten Gene Harris gab es ebenfalls Charade von 1966, allerdings mit dem Vorgänger von Henry Franklin, dem Bassisten Andrew Simpkins. Jetzt kommt zweimal Rhythm and Blues, oder war das schon Soul oder eine Mischung aus den mittleren 60er Jahren. The Ad-Libs meinten 1965 I'm Just a Down-Home Girl. Das bezog sich möglicherweise auf den Alvin Robinson-Titel, der darauf folgt. Down-Home Girl war nicht nur Alvin Robinsons größter Hit, sondern wurde sogar von den Rolling Stones in deren frühen Jahren aufgenommen. Im Gegensatz zu Down Home Girl verkaufte sich die Nachfolgeplatte der Ad-Libs auf Boy from New York City aber nicht so gut. Made out of fiberglass, I'm gonna take you to the muddy river and push you in just to watch the water roll on down your velvet skin. I'm gonna take you back to New Orleans, down in Dixieland. I wanna watch you do the second line with an umbrella in your hand. Oh, you're so down on, girl. I'm not jumping. Der Schlagzeuger Louis Belson hatte in den Big Bands von Benny Goodman, Tommy Dorsey, Harry James und Duke Ellington gespielt. 1924 als Luigi Balazzoni in Los Angeles geboren, hatte er bereits 1939 mit zwei Basstrommeln gespielt und kann somit als einer der Pioniere des Double Bass Drum, der Double Bass Drum Technik angesehen werden. Eine Technik, die später zum Beispiel gerne im Heavy Metal verwendet würde, wurde und weiterhin wird. Wir hören jetzt Louis Belson mit Studioaufnahmen aus den mittleren 50er Jahren. Zuerst in einer etwas größeren Besetzung, Claxton Hall Swing von 1957. Das Stück hat er auch selbst geschrieben. Danach im Duett. Da begleitet er den Boogie-Woogie-Pianisten Matlux Lewis, Mama's Bounce. We'll be right back. Pionier des Double Bass Drum Spiels geht es zum einen der Pioniere des Rhythm and Blues und Rock'n'Roll, der neben Schlagzeug noch Piano und Vibraphon spielte. Obendrein war er Sänger und schrieb Klassiker des Rock'n'Roll und Rhythm and Blues. Drei unterschiedliche Musikbeispiele, zuerst von 1973. Damals verfolgte Johnny Otis sein Projekt Rhythm and Blueser aus den 40er und 50er Jahren noch einmal mit der damaligen neuen Studiotechnik, ihre Musik zeitgemäß einspielen zu lassen, jedenfalls tontechnisch gesehen. Zum Beispiel den Pianisten Joe Liggins, hier ein Instrumental namens Tanya an der Gitarre, der Sohn von Johnny Otis, Chuggy Otis. Anschließend drehe ich die Uhr dann noch einmal um 15 Jahre zurück, Willie and the Handjive mit Jimmy Nolan als Gitarristen. Das Lied hatte dann natürlich Eric Clapton einem Rockpublikum in den 70ern so richtig nahegebracht und ist damit etabliert. Die Dreierrunde beendet, eine Liveaufnahme von 1970 in Monterey gemacht, Roy Milton, R&M Blues. Roy Milton war auch Teil des 1973er Projektes von Johnny Otis, das ich am Anfang erwähnt hatte. Rockin' Billy. He can walk and stroll in Susie Q and do that crazy hand jive too. Papa told Willie you'll ruin my home. You and that hand jive has got to go. Willie said, Papa, don't put me down. They're doing that hand jive all over town. Hand jive, hand jive, hand jive, doing that crazy hand jive. Mama, mama, look at Uncle Joe. He's doing that hand jive with Sister Flo. Grandma gave baby sister a dime. Said, do that hand jive one more time. Doctor and a lawyer and an Indian chief. Now they all dig that crazy beat. Way out Willie gave them all a treat. When he did that hand jive with his feet. On TV. Hand jive, hand jive, hand jive, doing that crazy hand jive. Hey, hey, hey. Es folgt jetzt Gitarrenblues in zweifacher Ausführung. Erstens von 1956 als kommerzielle Aufnahme bei Federal Records gemacht. Jimmy Nolan mit dem Instrumental Strollin' with Nolan. Da denkt man natürlich vom Titel schon an T-Bone Walker's Strollin' with Bones. Jimmy Nolan hatte nach seiner Zeit bei Johnny Otis dann lange Zeit in der Band von James Brown gespielt. Zweitens, 1941 nahm die Library of Congress den Gitarristen Willie Brown aus nicht kommerziellen Gründen auf, einfach zur Konservierung von Volkskunst. Dieser hatte in den frühen 30er Jahren mit Charlie Patton und Son House aufgenommen und unter anderem sein Lied Future Blues, das später von Kenneth Heath neu interpretiert wurde. Mittlerweile bestehen daran wohl berechtigte Zweifel, ob dieser Willie Brown identisch ist mit dem, den ich gleich spielen werde. Trotzdem eine tolle Aufnahme oder ein tolles Audio, sagt man wohl heute. Willie Brown, Mississippi Blues von 1941, das spielte zum Beispiel Johnny Winter bei seinem 1979er Auftritt im Rockpalast. gamble, I can bring my baby home. Don't the Delta look lonesome when that evening sun goes down just about to the dawn? Don't the Delta look lonesome when that evening sun goes down? Where she's been looking for your baby, don't know where she could be found. I look all over town for you there. Sogenannter primitiver oder einfacher Musik, das ist ja nichts Schlechtes, kommt es jetzt zum genauen Gegenteil, nämlich zu Miles Davis und in dem Jahr 1967, den Sommer, da spielte er die Wayne Shorter Komposition Pinocchio ein. Das war zeitgenössischer Jazz, der mittlerweile hauptsächlich von der weißen Mittelschicht gehört wurde, als Alternative zu klassischer Musik. Das passte Miles Davis gar nicht. Er wollte die Afroamerikaner in den USA erreichen und von denen hatte er sich musikalisch so weit entfernt, dass kaum noch Leute in sein Konzert kamen. Wie gesagt, alles Weiße, und irgendwie nervte das Miles Davis. 1968 spielte er dann Jazzrock und es war ein totaler Umbruch. Ja, auf Pinocchio, also der Wayne Shorter Komposition, hören wir natürlich Wayne Shorter am Tenorsaxophon, aber auch Herbie Hancock, Ron Carter und Tony Williams, die das sogenannte zweite Quintett bildeten. Bye. Wen es interessiert, wie sich so ein komplexes Stück wie Pinocchio auf der Solo-Gitarre anhört, hat gleich die Möglichkeit dazu. Das war Framas musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. 2020 nahm der Gitarrist Frank Wingold Pinocchio auf, und zwar auf seiner siebenseitigen Gitarre. Viel Spaß dabei und alles Gute. Thank you.